wackeln die Wände. Ja, hier ist Kevin, eure Stimme aus der Gosse. Der wandelnde Wahnsinn, mit Worten wie Geschosse. Wir bringen's auf den Punkt, sagen, was sich keiner traut. Gegen alle Regeln, es wird Zeit, dass ihr das glaubt. Wir sind der Stachel im Arsch der Nation. Glorreiche Halunken, ich bleib von uns verschont. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde, doch die, die du hast, teilen deine Träume. Die, die du hast, teilen alles mit dir. Uns liegt das Herz auf der Zunge, und hier sind die Beweise. Wir sind duftende Blumen in Feldern voll Scheiße. Wir sind Perlen für die Säue, Angst für unsere Feinde. Tröstende Worte, wenn es sein muss, auch gemeine. Hier ist das rettende Ufer, euer heiliger Hafen. Der Strohhalm für Ertränkende, Koks für die, die schlafen. Geschenke für verzweifelte Lebenselixier. Entartete Kunst von den fantastischen Vier. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde, doch die, die du hast, teilen deine Träume. Die, die du hast, teilen alles mit dir. Alles mit dir.